Das Bundeskabinett will heute 500 Millionen Euro Finanzhilfe für Länder und Kommunen auf den Weg bringen für die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen. Das Geld soll bereits in diesem Jahr ausgezahlt werden. Und nach der Kabinettssitzung macht die Bundeskanzlerin etwas, auf das viele gewartet und manche zuletzt immer lauter gefordert haben. Angela Merkel besucht das Flüchtlingsheim in Heidenau, wo sie am Wochenende rechtsextreme, gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei lieferten. Und auch der Bundespräsident besucht heute Flüchtlinge, quasi vor seiner Haustür in Berlin. Benjamin Hammer. Bundespräsident Joachim Gauck in Berlin-Wilmersdorf, Bundeskanzlerin Angela Merkel in Heidenau in Sachsen. Es könnten zwei höchst unterschiedliche Auftritte werden. Gauck besuchte ein ehemaliges Rathaus mit guter Bausubstanz im bürgerlichen Wilmersdorf. Merkel besuchte einen ehemaligen Baumarkt in der sächsischen Provinz, dort, wo es am Wochenende zu gewalttätigen Protesten gegen die Flüchtlinge gekommen war. Es gibt weitere Unterschiede. Gauck hat den Ruf, ein empathischer Bundespräsident zu sein, der zuhört und sich kümmert. Merkel sah sich zuletzt dem Vorwurf ausgesetzt, sich nicht deutlich genug zur Gewalt gegen Flüchtlingseinrichtungen geäußert zu haben. Die Bundeskanzlerin will heute Mittag in Heidenau mit Flüchtlingen, Helfern und Sicherheitskräften sprechen. Der Bundespräsident macht das etwas früher in Berlin-Wilmersdorf. Mit ihrem Besuch in Heidenau kommt Angela Merkel an den Ort, an dem Vizekanzler Sigmar Gabriel am Montag deutliche Worte gefunden hatte. Man müsse Klarheit schaffen, hatte der SPD-Chef wörtlich gesagt. Man dürfe diesem Typen, diesem braunen Mob, keinen Millimeter Raum geben. Rechte Angreifer, wie es sie auch in Heidenau gegeben hatte, seien, so wörtlich, Pack. In der SPD-Zentrale war, einen Tag nach Gabriels Äußerungen, eine Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude wurde geräumt, die Polizei konnte jedoch keine Bombe finden. In der Partei geht man davon aus, dass die Drohung im Zusammenhang mit Gabriels deutlichen Worten steht. Insgesamt habe man am Dienstag 500 E-Mails mit fremdenfeindlichen Aussagen und Beschimpfungen erhalten, heißt es von einem SPD-Sprecher. Benjamin Hammer. Wenn Angela Merkel heute Heidenau besucht, wird Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich, CDU, dabei sein. Er verwahrte sich in dieser Sendung dagegen, dass in Sachsen Rechtsextreme in der Mitte der Gesellschaft angekommen seien. Wir haben eine Vielzahl von Menschen in Sachsen und wir haben eine Vielzahl von Orten in Sachsen, wo das, was die Stunde auch von uns fordert, nämlich dass wir mit der gestiegenen Anzahl auch der Menschen, die zu uns kommen, sehr menschenwürdig, sehr offen auch umgehen, wo es funktioniert. Trotzdem ist es schon besorgend, dass man Menschen hat, die zuschauen. Sie können sich nicht dahinter verstecken, dass sie da einfach mal mitgegangen sind. Also das ist dann nach dem Motto, sie sind daran auch beteiligt, dass solche Radikalen letztendlich auch überhaupt zu diesen Taten dann möglich sind. Für den ungarischen Kulturminister Zoltán Balak dient der neue Grenzzaun, den das Land an der Grenze zu Serbien hochzieht, nicht nur der Kontrolle der Flüchtlingsströme. Ein Stück denke ich auch, das ist ein Aufrufzeichen, was wir hier gemacht haben. Wir sind seit Monaten in der Situation, wo wir ein bisschen ständig unsere Dinge vorgetragen haben. Wir haben gesagt, dass dieser Zustrom jetzt sich umstellen wird vom Mittelmeer auf den Balkan und über Ungarn. Und wir haben ständig die Alarmglocke geschlagen und nun keine Antwort gekommen. Nun sind wir gezwungen, einseitig Dinge zu machen, die Aufsehen erregen. Und ich hoffe, dass die Entscheidungsträger dann eine schnellere Reaktion oder Strategie zwingt oder leitet, weil die Antworten auf diese Herausforderungen fehlen weitgehend, auf europäischer auf jeden Fall, aber auch auf nationaler Ebene. Der ungarische Kulturminister Zoltán Balog im Deutschlandfunk. Ebenfalls in dieser Sendung forderte der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, eine Erhöhung des Arbeitgeberanteils in der gesetzlichen Krankenkasse. Wir müssen in der gesetzlichen Krankenversicherung zurück zur Parität. Das wird nicht vermeidbar sein, langfristig, dass die Beitragssätze steigen. Das ist nur jetzt nicht zu sehen gewesen, weil wir weniger ältere Leute hatten, die neu dazugekommen sind wegen der geburtenschwachen Jahrgänge um den Zweiten Weltkrieg herum. Und weil wir darüber hinaus auch noch ein paar Kostenkontrollgesetze gehabt haben, die dann aber auch zu einer Unterversorgung schon in einigen Gebieten geführt haben. Das sind einmal Effekte, langfristig kommen dauerhafte Mehrbelastungen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung will der Bundestag die Kontrolle der Geheimdienste verbessern. Matthias Zahn. Der ständige Sachverständige soll den Abgeordneten zuarbeiten und so die Aufsicht über die Geheimdienste verbessern. Nach Informationen der Zeitung soll der Chef der neuen Behörde eine vergleichsweise attraktive Besoldung bekommen und einen relativ großen Mitarbeiterstab von 20 bis 30 Beschäftigten. Die Fachpolitiker der Großen Koalition sollen sich bereits einig sein, die neue Stelle zu schaffen. Auch das Kanzleramt, das für die Geheimdienste zuständig ist, soll keine ernsthaften Bedenken haben. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hat starke Zweifel, ob die im Parlament diskutierten Entwürfe zur Sterbehilfe mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Dietmar Riemer. Wie die Welt berichtet, sei vor allem nicht hinreichend klar, wie künftig zwischen einer verbotenen geschäftsmäßigen Sterbehilfe mit der Absicht auf Wiederholung und einer erlaubten Suizidhilfe in Einzelfällen unterschieden werden kann. Ein Problem sei, so die Juristen des Bundestages, dass Ärzte, die regelmäßig auf Wünsche ihrer Patienten bei der Bereitstellung von bestimmten Medikamenten eingingen, schnell die Schwelle erreichen würden, indem das Leisten einer Sterbehilfe zu einem wiederkehrenden festen Bestandteil ihrer Tätigkeit würde. Und damit könnte sich durch die ärztliche Vergütung ein gewerbsmäßiges Handeln ergeben.